digitalisch wie profitieren. Werde mich provozieren, ich komm ins Sexmesser rein, so wie Wolverine. Mein Kuku-Team ist Propodin. Du siehst, gib es komm mit Handstellen, weil ich verteil paar Schellen. LKW-Fahrern an Tankstellen, Truff vor der Kripo, 300 Tacho. Im Trikot von Paris Saint-Germain. Schau dich schon weit und breit, keine Gegner. Aber das ist ganz andere Thema. Weil mittlerweile nehm ich Batzen vom Gamer. Aber der Bratan will Batzen wie Neymar. Ewa, komm, ich spreng deine Party. Ich will ein miesen Ferrari. I love you, Enisa Amani. Ich lauf Wester Hayes, lass mal dein Stani. Bra, Kuku bra, hinter mir krasse Gang. Wie hinter aller Batschel und Boateng. Wenn ich will, geh ich Rapper wie Poster aufhängen. Während diese Rapper meine Poster aufhängen. Handschuhe sitzen, haut eng, ich komm rein in den Laden. Mach keine Faxen, durch die Maske atmen. Los, hol mir die Batzen. Kuku, der Ukro hat Hunger. Wo ist mein Hummer? Kapi nicht Papa. Kapita Bratan, der Typ, der dich ballert. Mit wem willst du reden? Beiseite du Jara. Kuku Bra, du siehst den Bullen fliehen. Weil der Bratan hier ballert auf Codein. Bemti, Maiko. Blut und Papa, weiter. Es gibt nicht genug. Passt das Treibler. Spiel keine Eier. Lass mal kleiner. Beim Vorbeifahren. Papa, von weiter. Blut und Zerruch. Papa, weiter. Es gibt nicht genug. Passt das Treibler. Spiel keine Eier. Lass mal kleiner. Beim Vorbeifahren. Papa, von weiter. Raso, im Viertel bekannt. Jap, ihr seid irrelevant. Du, was die innere Stimme verlangt. Scheiße, ich brauch noch ne Mille, verdammt. Am Hafen zu Hause. Hamburg. Wo es gar nichts für Lau gibt. Nein. Und es Patte in Aussicht. Mach ich gar keine Pause, nein, denn Drogenwaage, profitabel, plus das Bargeld, so viel Strafe. Ich bin kein bisschen resozialisiert, ich hab mein E-Geld in Koks investiert. Rollung damit Wodka, wir hängen unseren Block ab. Andere Zeiten, alles beim Alten, heute ist der Junge ein Popstar. Wahnsinn, wie mich die Leute heute feiern. So viele Viber, guck wie sie geiern. Wenn wir im CL vorbeifahren, sie sind zu leicht zu begeistern. Bin mit mir selber im Einklang, laber kein Scheiß, weil es stimmt. Der mit den schöneren Faken gewinnt, gar keine Frage, kommt die Leine. Tabak und Hase, Holly eindrehen. Nimm die Flucht, wenn wir Polizei sehen. Schon mit 13, rote Meile. Kein Problem, ich nehm auch große Scheine. Kann sein, dass ich mit Drogen reingeh. Kein Problem, dir die Nase zu brechen. Wahre Versprechen in Taten umsetzen. Lass es mir nicht nehmen, meine Ware zu testen. Starte den Benz und der Kasi muss lächeln. Blut und Zerruch. Papa, weiter. Es gibt nicht genug. Passt das Treibler. Spiel keine Eier. Lass mal kleiner. Beim Vorbeifahren. Papa, von weiter. Blut und Zerruch. Papa, weiter. Es gibt nicht genug. Passt das Treibler. Spiel keine Eier. Lass mal kleiner. Beim Vorbeifahren. Papa, von weiter. Blut und Zerruch. Papa, weiter. Es gibt nicht genug. Passt das Treibler. Spiel keine Eier. Lass mal kleiner. Beim Vorbeifahren. Papa, von weiter. Blut und Zerruch. Papa, weiter. Es gibt nicht genug. Passt das Treibler. Spiel keine Eier. Lass mal kleiner. Beim Vorbeifahren. Papa, von weiter.